13. Oktober 1941. Meine liebste Teli, nun sind es schon 8 Tage, wo wir hier in Russland sind. Man kann wohl sagen, im Paradies. Wir liegen hier in Pleskau. Auf Russisch heißt es Pskow. Von der Stadt circa 3 Kilometer entfernt, an der Straße nach Riga. Dort befindet sich ein großes Gefangenenlager und das zu bewachen ist unsere Aufgabe. Allerdings keine angenehme Aufgabe. За июль, август, начало августа прошла, в принципе, вся группа армии Север. Im Juli und August 41 ist die gesamte deutsche Heeresgruppe Nord durch die Stadt Pskow in Richtung Leningrad gezogen. Через Псков. Nach Pleskau. Über Landshut, Schwandorf, Weiden, Dresden, Breslau, Posen, der Rocken-Sammelstelle. 22.05 Uhr Abfahrt nach Pleskau. Abends um 7 Uhr. Der Eindruck von Pleskau. Sehr gut. In fast jedem Zug gab es einen Privatfotografen. Das waren noch gut gelaunte Kriegstouristen. Oft ist ein einziges Foto besser als ein Textdokument. Die Fotos sagen viel über den Fotografen. Einer nimmt nur die zerschossene Technik auf, ein anderer die Architektur im Feindesland, ein dritter filmt die Menschen, die Bauern hier zum Beispiel. Ein Schild an einer Kreuzung begrüßt die Wehrmachtssoldaten an der Ostfront. Willkommen am Arsch der Welt. Heute Nacht ging es etwas bewegt bei uns zu. Um 2:30 kam der Posten mit einigen Russen, die flüchten wollten und dabei erwischt wurden. Es gab für uns sofort Alarm und wir mussten das ganze Lager umstellen und durchsuchen. Da kam manches zum Vorschein. Das Metall des Krieges oder 100 Briefe aus Pleskau. Ein Feature von Mario Bandi. Jetzt geht's los. Ihr seht dort unsere Fahne. Wir feiern in diesem Jahr 20 Jahre Suchverein Pskow, gegründet 1994. Auf den bewaldeten Hügeln am Karataisee, nahe der Stadt Newil, Bezirk Pskow, steht ein Zeltlager. Aus verschiedenen Regionen Russlands sind die Ausgräber angereist. Hauptsächlich Männer zwischen 30 und 40 in Feldanzügen. Es herrscht eine andächtige Atmosphäre, wie unter Waffenbrüdern bei der Ausübung einer heiligen Pflicht. 2 Wochen lang werden die Männer nach Gebeinen von Rotarmisten suchen, die sie dann feierlich bestatten. Gedenkwache nennen sie ihren Einsatz. Gastgeber ist Gennadi Karolkow, ein ehemaliger Offizier. Der Name seines Vereins, die Spur des Panthers, bezieht sich auf die Panther-Verteidigungslinie, die die Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion hier gezogen hatte. Monatelang tobten vor Pskow die Kämpfe. Открытие 20. Юбилейной вахты памяти. Приступить. Ich erkläre unsere Aktion für eröffnet. Im Stab werden die Karten ausgegeben. Ruhe jetzt. Wenn ein Soldat gefunden wird, muss ein Protokoll mit den GPS-Daten erstellt werden. Координаты GPS. Schon am nächsten Tag wird ein erster Fund gemeldet. Männliches Becken, Aufbau gerade, das Schlüsselbein, noch eins und eine Rippe. Ist das ein Wadenbein, oder? Hey, du bist doch der Doktor. Woher soll ich das wissen? Es war einmal ein Mensch. Hier wurde er getötet, an dieser Stelle. Man hat schnell Erde auf ihn geschaufelt. Mit einem solchen Höcker? Was ist das für ein Knochen? Ein Ellenbein? Hier ist das zweite Ellenbein. Es ist gebrochen. War das eine Explosion? Das zweite Wadenbein, das ist jetzt zerbrochen. Schulterblätter, alles klar. Aber nee, das gefällt mir nicht. Wo sind die Armspindeln? Ja, ich bin Arzt, beim Rettungsdienst. Fuck, das hier ist von einem anderen Soldaten. 1, 2, 3? Sie finden noch 3 Schuhsohlen. Auf einer Plane liegt ein Haufen Knochen, ein Schädel. Endlich sind die Überreste 2 Soldaten voneinander getrennt. Setzen Sie sich. Im normalen Leben bin ich Psychotherapeut. Und dieser Wald ist für mich wie die Berge oder die Arktis für andere. Sehen Sie, der dort. Er ist ein Pope, auch fleißig am Buddeln. Hat's dich einmal gepackt, bleibst du dabei. Auch mein Sohn wird bald mitmachen. Hier haben wir nur unsere Soldaten gefunden. Munition, Handgranaten sind unsere. Auch eine Münze von 1940. Leute, ihr seid so jung. Was habt ihr hier eigentlich zu suchen? Mensch, wir sind ja alle krank. Jeder Sucher hat ein bisschen von einem Flatterer. Du gehst mit dem Suchgerät und kannst im Grunde immer was finden. Jeder hat eine Kollektion zu Hause, nicht immer zum Verkauf, sondern zum Protzen. Leute, seht euch mal an, was ich habe. Zum Beispiel kenne ich einen mit einer Sammlung von Gewehrmunition aller Art. Vom Thompson bis zum Sturmgewehr 44. Das sieht so ähnlich aus wie unsere Kalaschnikow. Mischa ist in Pskow Gerichtsvollzieher. Er trägt gerne einen Bundeswehr-Fleckentarn mit passender Mütze und er hatte schon ernste Auseinandersetzungen mit den anderen wegen seiner unpatriotischen Uniform. Es gibt echte Arschlöcher. Die nehmen dem Toten alles ab, was aus Metall ist. Seine Knochen schmeißen sie einfach weg. Klar, du kannst einen Wehrmachtssoldaten nicht mit einem Rotarmisten in ein Grab legen. Aber du musst dich wie ein Mensch benehmen. Bringe die Überreste zusammen und lass ihn ruhen. Andere wiederum denken, sie sind Patrioten, wenn sie von früh bis spät patriotische Lieder abspielen. 2014 ist ein Gesetz in Kraft getreten. Niemand darf sich mehr ohne Lizenz auf die Suche nach gefallenen Soldaten und dem Metall des Krieges begeben. Von wegen einfach mit einem Metalldetektor los. Die Suchtrupps von Karataysee haben eine Lizenz und die Polizei kontrolliert auch nicht gerade eifrig. Trotzdem könnten die Behörden große Regionen einfach absperren, sagt Michael, damit sie sich selbst an Plünderungen beteiligen können, von Grabhügeln aus der Jungsteinzeit. Reich ist noch die russische Erde. 1000 Euro kostet in der Stadt ein Großgerät, mit dem man die Erde bis zu einem Meter tief absuchen kann. Man findet sogar Kanonen, Flugzeuge und Panzer. Die Sümpfe haben sie gut erhalten. Ich mache alles mit meinem Mann zusammen. Gartenarbeit und Angeln und das Anlegen von Kriegsgräbern. In den Suchgruppen gibt es kaum Frauen. Wie viele Knochen habe ich schon verlesen und gewaschen? Bei uns in Newil stand ein vergessenes Denkmal für die Kriegsopfer. Eine alte Frau war Zeugin, als hier zwei deutsche und russische Hilfswillige Gefangene erschossen haben. Wir wurden gebeten, diese Überreste an einen würdigeren Ort umzubetten. Wir fanden keine Dokumente oder Abzeichen, nichts dergleichen. Nur Schuhwerk und Gürtel, einige Münzen, 10 und 20 Kopeken, zwei Bleistifte, einen Kamm, einen Handspiegel. Der Anblick war nichts für schwache Nerven. Wie viele es waren? Es waren 24 Menschen, die wir auf den zentralen Ehrenfriedhof in Newil umgebettet haben. Aus sumpfigem Lehmboden, blind und durch bloßes Tasten haben wir die Überreste gezogen. In den Schädeln war noch Hirn und in den Stiefeln noch rotes Fleisch. Ein Graus. Und dieser Geruch noch dazu. Valentina, Hausfrau, und ihr Mann von Beruf Klempner gehören zu einer kleinen Gruppe von 6 Mitgliedern, Gwazdika, die Nelke nennen sie sich. Sie sind hier in der Gegend zu Hause. Auch Andrei Ivanov ist kein professioneller Historiker. Er war Geographielehrer und verdient jetzt seinen Unterhalt als Industriekletterer. Geschichte ist sein Hobby. Seine Kenntnisse über die Kriegsjahre in Pskow sind beeindruckend. Schwierig ist es auf jeden Fall, unsere Rotarmisten zu finden. Diese Habenichtse, kaum Metallgegenstände. Die Deutschen waren viel reicher. Mundharmonika, Zigarettenetuis, sogar Kondome hat man bei ihnen gefunden. Andrei weiß alles über die Gefechtsstellungen beider Seiten. Er fotografiert immerzu. Reste von Schützengräben, von Bunkern und Unterständen. Aber er nimmt nicht an den Grabungen teil. Da müssten archäologische Methoden angewandt werden. So akribisch wie bei den Grabhügeln aus der Steinzeit. Das ist langwierig, das ergibt keine reichen Funde und keine große Zahl an geborgenen Soldaten. Doch ich halte es für besser, nur wenige zu finden und festzustellen, was genau passiert ist, wie sie starben. So, dass etwas für die Wissenschaft getan wird. Aber eine Suche wie die ist nicht systematisch. Es werden meist auch keine Protokolle geführt. Die Jungs kommen mit Schaufeln, betten die namenlosen Gebeine um und danach kann niemand mehr identifiziert werden. Die Suchtrupps vom Zeltlager haben keinen wirklichen Plan. Sehen Sie einen Hügel oder einen interessanten Abhang, schalten Sie das Suchgerät ein. Wenn sie die Toten umbetten, glauben die Jungs fest daran, eine ehrenwerte Sache zu machen. Ist doch Unsinn, an einer Stelle auszugraben, um an einer anderen in ein neues Massengrab zu verlegen? Wie oft werden dabei die Erkennungskapseln geöffnet, um den Namen des toten Rotarmisten zu lesen? Das muss man im Labor tun. Das Stück Papier zerfällt doch sofort. Den Namen wird so nie jemand erfahren. Das ist die zweite Tötung des Menschen. Aber es wird ein patriotisches Ereignis daraus gemacht, nach dem Motto, nichts ist vergessen, niemand ist vergessen. Trotzdem, es ist ein gigantisches Arbeitsfeld. Hier im europäischen Teil Russlands liegen noch Millionen Soldaten in der Erde. Die Schaufel stößt auf etwas Hartes. Ein Teil einer verrosteten Granate wird aus dem sandigen Boden geholt. Eine deutsche mit dichtem Gefieder aus 10 Leitflossen, die russische hat nur 6. Zwar piept der Detektor sehr oft, aber außer Munition und einigen Handgranaten gibt's hier an dieser Stelle nichts. Auf der Höhe am Karataisee zwischen den gut erkennbaren deutschen Stellungen, die massiv angegriffen wurden, finden sie keine weiteren Toten mehr. Die Männer sind etwas enttäuscht. Die Sonne geht im See unter. Nach dem spartanischen Abendessen und dem rituellen Schluck Wodka aus einer alten deutschen Jägermeisterflasche bleibt André am Feuer allein mit seiner Maultrommel. Der rechten Flanke der Stalinlinie. Das Ziel der vorrückenden Truppen ist Pleskau. Am 9. Juli 1941 nahm die Wehrmacht die uralte schöne Stadt Pskow, zu Deutsch Pleskau oder Pleskow, ohne große Gebäudeschäden ein. Die dreijährige deutsche Besatzung bestand aus mindestens 20.000 Mann. Zeitweise waren es 70.000. Artillerie eröffnet den Kampf um Pleskau, das von starken Verbänden der Bolschewisten verteidigt wird. In der Stadt befanden sich unter anderem Kommando und Wirtschaftsinspektion der Heeresgruppe Nord, das Kommando der 18. Armee, die Organisation Tod, Lazarette, Aufklärerschulen. Pskow, 300 Kilometer südwestlich von Leningrad, nahe der estnischen Grenze, sollte deutsch werden. Die Leninstraße wurde zur Plauener Straße, der Boulevard der Proletarier zur Hauptstraße und die Sverdlovstraße war nun die Berliner Straße. In der Kathedrale wurden wieder Gottesdienste abgehalten. Das Radiozentrum begann Propaganda auf Russisch zu senden. Es gab Konzerte und Theater, Druckerei, Flughafen, Werkstätten, eine Sauna für die Deutschen und eine für die Russen, eine Bank und ein Arbeitsamt. Jeder Einwohner musste sich einen Verpflichtungsbescheid abholen. Für das Recht, in der Stadt zu leben, verpflichtete er sich zur Arbeit für das Dritte Reich. Die deutschen Siege brachten Massen von Kriegsgefangenen, Sklaven fürs Vaterland. Große Gefangenenlager entstanden um Pleskau, der Hauptstadt einer neuen Provinz im Norden des tausendjährigen Reiches. November 1941. Meine liebste Teli, ich habe während der ganzen Feldzüge, die ich bis jetzt miterlebt habe, schon genug an Kultur gesehen. Aber wie es hier aussieht, spottet jeder Beschreibung. Polen ist noch Gold dagegen. Unser Gefangenenlager ist kein Durchgang, sondern ein Stammlager. Wir haben immer dieselben Leute und diese wissen auch schon, wo sie zur Arbeit eingeteilt sind. Manchmal müssen wir bei diesen Russen ganz energisch durchgreifen, wenn sie zu übermütig sind. Aber sonst geht es im Allgemeinen. Im Sommer 2012 kaufte Andrei Iwanow bei eBay 106 Briefe, geschrieben von Unteroffizier der Luftwaffe Franz Stemmer, einem Österreicher, an seine Frau. Feldpostnummer 37101. Für Andrei ein wichtiges Zeitdokument, weil es hier um das Objekt seiner Forschung geht, um das Stammlager, das Stalag 372. Einige sind ja willig, und wenn sie gut arbeiten, dann bekommen sie von mir meine Zigaretten und auch Brot. Ich brauche nur etwas zu sagen und schon springen sie. Das macht alles eine Zigarette. Komisch, nicht wahr? Für uns ist es auch sehr schwer, uns mit ihnen zu verständigen. Wenn wir auch etwas Polnisch können, so ist es doch nicht so einfach. Wir müssen uns halt der Zeichensprache bedienen. Andrei Iwanow fandet via Internet im amerikanischen Nationalarchiv NARA nach deutschen Kriegstagebüchern und vergleicht sie mit den sowjetischen Kriegsberichten, die er im Militärarchiv bei Moskau findet. Manchmal tauchen als vermisst gemeldete Rotarmisten mit Namen und Dienstgrad als Kriegsgefangene in den deutschen Dokumenten auf. 1. Panzerdivision, Verhörprotokoll. Verhört wurden 42 Gefangene, darunter Leutnant Fedor Misak vom 25. Panzerregiment. Auf die Frage, warum er sich ergeben hatte, zuckte der Leutnant die Schulter und meinte, der Kampf habe sowieso keinen Zweck mehr, die oberste Führung sei nicht viel wert. Das Verhör der Mannschaften ergab das übereinstimmende Bild, dass die Leute von ihren Führern im Stich gelassen waren. Die Verpflegung sei miserabel gewesen. Nach den deutschen Fliegerangriffen warfen die Leute ihre Waffen, 5- und 10-schüssige Gewehre, weg und warteten auf das Erscheinen der ersten deutschen Soldaten, denen sie sich gefangen gaben. In der Zeitschrift Pskow, einem Magazin für Geschichte und Landeskunde, erschienen 2008 die Erinnerungen des russischen Kriegsgefangenen Jewgeni Petrow. Er hat 4 KZs und Lager überlebt. Sein erstes Lager befand sich bei Pleskau, ein Dulag, ein Durchgangslager. Etwas Essbares, eine Kartoffel, konnten nur wenige von uns in der Stadt erbetteln, die dort arbeiten mussten. Aber es war eben kein Wasser zu bekommen. Im eigenen Urin versuchte man, diese faulen Kartoffeln zu kochen. Ich saß neben einem Menschen, der ein kleines Feuer aus Hackspänen gelegt hatte und im Begriff war, eine tote Ratte zu braten. Er sah mich an und wiederholte: Jetzt wird das Vögelchen gebraten. Sein Blick verriet den Irrsinn. 15. November 1941. Mein liebes Schnucki, gestern sandte ich dir, mein Liebling, ein Päckchen mit Tee. Das ist ein echter russischer Tee und der ist sehr ergiebig. Das wirst du ja ganz gut gebrauchen können. Ich bin soeben mit dem Nachtmahl fertig geworden. Bei uns ist es ja nicht wie bei armen Leuten und so haben wir mehrere Gänge. Zuerst trank ich eine Tasse Tee und dazu Butterbrot und Marmeladenbrot. Als ich davon genug hatte, legte ich eine kleine Pause ein und machte mir aus 6 Eiern eine Eierspeise. Heute kam ein Russe und brachte mir Eier und ich gab ihm dafür Zigaretten. Nun haben wir auch schon eine kleine Landwirtschaft. 3 Schafe, 2 Ferkel, 8 Hühner, und mein vierbeiniger Freund. Er ist ein richtiger Russe. Wenn ich nur herauskomme, dann springt er mich vor Freude gleich an. Sobald der Film fertig ist, schicke ich ein Bild. Auf Andreis Küchentisch liegt der Stapel mit den Briefen des Unteroffiziers Franz Stemmer. Wir trinken echten russischen Tee. Andreis Freund Michael Tuch ist auch da. Michael hat seinen technischen Beruf aufgegeben und studiert nun Geschichte an der Uni in Pskow. Die beiden zeigen mir weitere Schätze, von Privatleuten und aus internationalen Archiven ersteigerte Kriegsberichte und Fotos, geschossen von deutschen Militärtouristen, wie sie sie nennen. Mein Thema ist die Zeit nach der Eroberung von Pskow. Zwischen den Kriegsereignissen im Baltikum und der Verteidigung von Leningrad gibt es eine Lücke in der Geschichtsforschung. Ein bisschen stolz bin ich, wenn ich sehe, dass der Vormarsch der Wehrmacht von der preußischen Grenze über Pskow hinaus nach Luga stark verlangsamt wurde. Statt 50 bis 70 Kilometer pro Tag ging es nur noch schleppend voran. An manchen Orten blieben die Truppen tagelang stehen. Die Rote Armee lieferte doch kleine, aber harte Kämpfe und lief nicht nur hilflos zurück. Mein Interesse für die Kriegsfotografie ist noch gestiegen, als ich bei eBay ein deutsches Foto mit meiner Großmutter entdeckt habe. Aufgenommen ist es in Ostrow bei Pskow, wo meine Oma, eine Militärärztin, in Gefangenschaft geraten war. Aber nur für einen Tag. Ein Gegenschlag der Russen hat sie gerettet. Oma erzählte mir von den vielen sterbenden, verbrannten Panzersoldaten. Das blieb für sie die schlimmste Erinnerung vom ganzen Krieg. Ein Foto kann Anlass sein, in Archiven weiterzusuchen. So war das bei einem russischen Politoffizier, der gerade das Kommando über eine Infanterieabteilung übernommen hatte. Ich veröffentlichte in meinem Blog das Foto mit seiner Geschichte. Nach 2 Monaten bekam ich einen Dankesbrief vom Enkel dieses Offiziers. Der Großvater galt als vermisst. In der Familie ist nach dem Krieg kein Foto von ihm geblieben. Seine Mutter, also die Tochter des Offiziers, schrieb er, weinte den ganzen Tag. Ich liebe es, Fotos mit Explosionen von Brücken zu sammeln. Mein Hobby sozusagen. Und ich? Verschiedene Boote und sonstiges Ingenieurzubehör. Als ich ein Foto bei eBay mit dem verbrannten Wagen der 3. Baudivision mit einem Motorboot darauf verpasst hatte, dachte ich, ich muss sterben. Das hier ist die Deutsche Bank von Pleskau. Und hier, merkwürdig sehen die im Winter gefrorenen Wasserpumpen aus, wie ein märchenhafter Eisturm. Solche Bilder haben die deutschen Soldaten gerne nach Hause geschickt. Das hier sind die Jäger. Die haben im Nordwesten Russlands fast den ganzen Krieg über ihren Spaß gehabt. Die haben Leningrad bombardiert. Zu den Fotos wissen Andrei und Michael Nummern von Kompanien, Kennzeichen von Panzern, manchmal die Namen von deutschen und russischen Offizieren. Alles zusammen Stoff für eine geplante Publikation über die Stadt Pskow in den Kriegsjahren. Fliegerkompanie. Soldaten sitzen auf den Bomben. Ein Samstagabend. Wunschkonzert im Radio. Das Kartenspiel. Der Rubel rollt, steht auf der Rückseite des Fotos. Rubel? Ein russisches Wort? Interessant. Interessanterweise war das sowjetische Geld mit dem Lenin-Bild zusammen mit der Reichsmark im Umlauf. Ja, diese Fotos sind wertvoll. Man sieht die Dörfer, Bauernhöfe, Gesichter. Paradiesische Bauernhütte, schreibt der Fotograf ironisch darauf. Auf den Fotos offenbart sich die Armut der Menschen. Weitere Fotos zeigen Gefangene beim Straßenbau in Pleskau. Titel: Unsere Lausbuben. Hab Glück gehabt mit der Serie. Das ist Dulag 100 bei Porchow, 80 Kilometer von Pskow entfernt. Auf dem Foto die endlose Reihe von Gefangenen vor der Küche. Das haben die Deutschen gern fotografiert, wie die hungrigen Iwans dort stehen. Das Regime im Dulag war unmenschlich. Die sind kaum bekleidet, weil eben viele im Sommer gefangen genommen wurden. In die Baracken durften sie nur zur Nacht. Am Tage standen alle draußen. Und das im Winter 41. Die sowjetische Statistik ist zwar ungenau, doch ich glaube an die Zahl von 70.000 Toten. War es wirklich Absicht, Gefangene in solchen Mengen sterben zu lassen? Ich denke, es war den Deutschen einfach egal. Für die Wehrmacht gab es unzureichend Proviant vor Ort. Nach Pleskau gab es nur eine Bahnlinie aus dem Vaterland, über Warschau. Diese bösen Kommissare hatten heimtückisch alles weggeschleppt. Deswegen durchsuchten die Soldaten die russischen Dörfer und fragten die Bauern auf Polnisch nach Gurka und Jajko. Man musste improvisieren. Die Blitzkriegpläne waren seit Mitte Juli 41 im Eimer. In den Abendstunden stoßen deutsche Panzerverbände über Pleskau hinaus in Richtung Petersburg vor. Ja, das gab schon welche. Dann haben wir einen mal gehabt, der war im Schützengraben drin. Und oben über den Schützengraben ist ein Panzer gefahren. Und er hat den nach unten gedrückt. Alles rot, alles mit Blut unterlaufen. Ne, durch den Druck, durch den Panzer, die Erde. Die Augen rot, das sah ja furchtbar aus. Ne? Der war gerade lange Zeit bei uns im Lazarett. Und dann kamen wir wieder an die Front, Heimaturlaub. Marianne Amft war 26 Jahre alt, als sie ihren Dienst im Lazarett Nummer 917 in Pleskau antrat. Zu Hause bei sich in Coburg zeigt mir die mittlerweile 97-jährige Fotos, die André und Michael wohl auch gern in ihrer Sammlung hätten. Das war alles Lazarett. Das war ein großes Gymnasium. Das war alles belegt mit so verwundeten Soldaten. Na, meistens 2000 haben wir drin gehabt. Alles von der Front. Mit Panzer angefahren. Die mussten gebadet werden. Monsen haben wir gehabt, Läuse haben wir gehabt. Furchtbar. Das war der Friedhof dahinter. Das ist so ein Ehrenmal, ein Denkmal war das. Da sind noch lauter Soldaten beerdigt worden. Und da war so ein Holzkreuz drauf. Da stand ein Name drauf. Ausgebildet als Diätkrankenschwester bekam Marianne Amft am 29. April 1943 einen Stellungsbefehl nach Pleskau. Am 8. Mai traf sie in Pleskau ein. 6 Monate lang pflegte sie hier verwundete Deutsche. 2 Salben, Leberdran und Ichtolan. Weiter gab's nichts. Leberdran-Salben, das war so gelbe, und Ichtolan, das war so schwarze. Und die waren in so großen Gefäßen. Das haben wir nichts gehabt. Es wären viele zu retten gewesen, wenn sie mehr Medikamente gehabt hätten. Ne? Und wenn, dann ist nur mit Schiebung gemacht worden. Ne? Auf Marianne Amft aus Coburg ist übrigens André gestoßen. Er hat in einem deutschen Internet-Wehrmachtsforum ihre Erinnerungen gelesen. Mariannes Nichte hatte sie aufgeschrieben. Das Schlimmste waren immer noch die Bombenangriffe. Oh, kaum waren wir eingeschlafen, da ging ja die Sirene wie verrückt. Kaum warst du im Bett, ging ja die Sirene. Na? Wir sind meistens gar nicht im Keller. Wir sind meistens im Bett geblieben. Was kommt soll, das kommt halt. Ne? Und dann war halt der Himmel ganz hell, ne, wenn sie bombardiert haben. Wir konnten die Soldaten allein lassen, die bei uns im Lazarett waren. Wir mussten ja dort bleiben. Ne? Waren ja viel Schwerverletzte auch. Ne? November 1941. Mein liebes, kleines Frauchen. Ich wollte eben diese Zeilen an dich beginnen, als es rings um unsere Villa zu krachen begann. Fliegeralarm war schon gegeben worden und so waren wir vorbereitet. Auf einmal tauchte einer auf. Er flog in circa 2000, 3000 Meter Höhe. Die Scheinwerfer setzten ein, die Flak schoss und er kam nicht zum Ziel. Im Scheinwerfer war er wunderbar darinnen. Nach circa 5 Minuten kam er nochmals. Wieder war er im Scheinwerfer und während wir diesen beobachteten, flog in circa 100 Metern Höhe eine andere feindliche Maschine darüber und setzte in circa 150 Meter Entfernung 4 Bomben ab. Da gab es ein großes Krachen und wir lagen auf der Schnauze. Im Wachlokal flog alles um. Und so etwas erleben wir fast jeden Tag. Da war die eine Schwester, das muss ich schon einmal erzählen, die war früher bei so einem reichen Amerikaner gewesen, als Hausmädchen oder Krankenschwester. Und die hat das erste Nylonhemd angehabt, Nachthemd, Nylon-Nachthemd. Und das hat sie uns davor geführt, stand auf dem Tisch, hat ihr Nylonhemd gezeigt. Auf einmal ging die Sirene, die ist schnell unter den Tisch gekrochen. Wir sind in die Keller gekommen, die saß da unten. Zum Glück ist kein Bombe bei uns reingefallen. Wie alles vorüber war, hat er gesagt. Das war damals lustig. Heute ist nun wieder ein Sonntag. Wir würden es nicht wissen, wenn nicht eine vollständige Zählung unserer Gefangenen stattgefunden hätte. Wir mussten es ja auch einmal machen, denn täglich ist ein Abgang. Dann kommen wieder einige dazu. Nun haben wir ein so halbwegs klares Bild. Es sind alles so verhärmte Gestalten, die sich kaum auf den Beinen halten können. Von diesen Figuren haben wir schon einen kleinen Friedhof. Auch mussten einige ihr Leben lassen, weil sie abhauen wollten. Wer dabei geschnappt wird, dem geht es halt schlecht. Krieg ist ein grausames Wort, aber die Wirklichkeit ist noch grausamer. Die Einwohner dieser neu gebauten Viertel vom Pskow haben eines Tages mit Schrecken entdeckt, dass ihre Kinder mit menschlichen Schädeln im Hof spielen. Da haben sie begriffen, dass sie in einem seltsamen Ort wohnen. Ein Skandal breitete sich aus. Lew Schlossberg, wahrscheinlich der einzige mutige Politiker vom Pskow. Der Stadtverordnete, Historiker und Chef der oppositionellen Zeitung Pskowskaja Gubernie startete im Frühjahr 2013 eine Protestkampagne gegen den Weiterbau von Wohnhäusern auf den Massengräbern von Stalag Nummer 372. Die Bagger der Baugesellschaft stießen ziemlich schnell auf die Gruben mit den Überresten. Es wurde sehr feige versucht, sie schnell zu beseitigen. Mit LKWs wurden die Knochen auf eine Mülldeponie gebracht. Aber es blieben einige Haufen Erde auf dem Bauplatz liegen. Und die Kinder spielten dort, mit den Schädeln. Mein liebes Mausi, nun kommt eine Sendung, bei der wir in Gedanken ganz gewiss beisammen sein werden. So klingt's bei uns in Wien. Da möchte ich halt in so einem Fernsehapparat sehen, wie mein Liebling so vor dem Radio sitzt. Ich sitze in meiner Stube. Es ist warm eingeheizt und unsere Petroleumlampe erhellt so die Russenbude, in der wir gezwungen sind zu hausen. Wie du ja weißt, habe ich so einiges an Federvieh herumlaufen. Ich werde auch für dich, mein Liebling, die Hühnerfedern sammeln. Es sind fast ausschließlich weiße, denn die weißen Hühner sind hier sehr stark vertreten. Ich werde sie bei Gelegenheit an dich absenden, da ja momentan keine Aussicht auf Urlaub besteht. Nach Hause kann man noch mehr senden, aber was soll man denn aus diesem beschissenen Russland schon schicken können? Mein Kopfkissen habe ich mir heute gefüllt und vernäht. Unser Oberfeldwebel lacht höhnisch darüber. Das sind halt geteilte Ansichten. Ich hatte darüber mit ihm heute eine ganz heftige Auseinandersetzung. Anliegend übersende ich dir einige Aufnahmen. Ich habe sie in Pleskau machen lassen. Pskow, Jubiläne Straße. Die Nummern 32 bis 36 sind Hochhäuser. Eine teure und beliebte Gegend der Stadt mit neuen, komfortablen Eigentumswohnungen. Doch, ich habe gerüchteweise gehört, dass hier irgendwelche Schädel gefunden wurden. Ob das auch unser Haus betrifft, das weiß ich nicht. Das stört mich auch nicht. Will man nun deswegen das Haus abreißen? Man kann doch nichts mehr machen. Verstehen Sie? Viele haben nichts davon gewusst. Was kann man überhaupt heutzutage genau erfahren? Bei uns ist es doch so. Solange niemand zu protestieren beginnt, schweigen alle. Das ist traurig. Aber das ist überall bei uns so. Am Anfang war es Stadthistorikern und Freiwilligen noch erlaubt, die gefundenen Überreste zu bergen. Als den Bauherren langsam klar wurde, dass es sich hier um Tausende von Toten handelt, wurden die Suchtrupps von der Baustelle ausgesperrt. Danach erklärte die Stadtregierung, dass die hier gefundenen 438 Menschen umgebettet worden sind. Punkt. Lew Schlossberg gab aber nicht nach. Im Schatten dieses Skandals hat die Firma, die unser Gouverneur kontrolliert, die Häuser fertiggestellt. Aber weiter zu bauen haben sie nicht gewagt. Es war klar, wir werden die Bagger mit bloßen Händen stoppen. Es wird einen harten Zusammenstoß geben. Das auf dem Baugelände, das Stalag 372 war, ist seit Kriegsende bekannt. Am Ende der Jubiläne steht ein Obelisk in Menschengröße, der den 75.000 zu Tode gequälten sowjetischen Kriegsgefangenen gewidmet ist. Die Zahl ist Ergebnis sehr ungenauer und schneller Untersuchungen einer Militärkommission im Jahr 1945. Dazu hinterließ die Kommission noch eine grobe Skizze des Lagers. Die Baulobby behauptet, hier gäbe es keine Toten mehr. Ihr Argument: mangelnde Beweise. Andere verteidigen die Zahl 75.000. Realistisch wäre es wahrscheinlich von etwa 10.000 Opfern während 850 Tage des Stalag zu sprechen. Wir können leider nichts beweisen, weil uns weitere Nachforschungen verboten wurden. Übrigens, dieses Wohnhaus steht genau auf den Arrestzellen. Und unter dem Spielplatz ist eine Grube mit den vor dem Rückzug der Besatzer verbrannten Leichen. Das Gebiet des Stalag 372 gehört nicht der Stadt, sondern dem russischen Verteidigungsministerium, das hier für die Angehörigen der Streitkräfte die umstrittenen Wohnhäuser bauen lässt, ausgerechnet auf den Überresten sowjetischer Kriegsgefangener. Und obwohl es ein Gesetz gibt, das nur Park- und Gedenkanlagen auf den Grabstätten des Zweiten Weltkrieges erlaubt. Hinter den Neubauten auf eine Brache voller Schutt befanden sich die 8 großen Baracken des Lagers, ehemalige Pferdeställe. Die Militärkommission des Jahres 1944 fand auch in die Wände gekratzte Inschriften, Namen, Geburtsdaten und die Zahl. Hier befinden sich 700 Menschen. Das deutsche Lazarett lag in Sichtweite. War ja im Lazarett gewesen und da hatte ich eine Bekannte, Klein Anna haben wir die genannt früher, die war aus Wittenberge. Anna Ulrich hat die geheißen damals. Und die hat zu mir gesagt: Weißt du was, ich habe da den Bossen bei uns ein bisschen beliebäugelt und er hat mir 2 Kommissbrote verschafft. Kommissbrote, der Größe. Gehst du mit? Wir gehen einmal in das Gefangenenlager. Das war direkt im Zentrum von Breslau. Und der Bossen, der da dort stand, das war ein deutscher Soldat. Und der wusste Bescheid, dass wir kommen. Mit unseren 2 Kommissbroten da oben drin. Und wir durften uns ja nicht erwischen lassen. Ne? Das waren doch Feinde von uns. Die durften mir doch keine groß unterstützen. Stell dir vor, einer von der SS wäre gekommen. Die hätten uns direkt abgeknallt. Das war der ganz Verrückte. André zeigt mir ein verfallenes Holzhäuschen. Hier saß der Posten, der das Lagertor überwachte. Das Häuschen für die Wache ist deutlich auf der Luftaufnahme zu sehen. Befindet sich ganz genau hier. Kann sein, dass es dieselbe Bude ist. Ich muss hier wirklich mal herumstöbern. Und der Posten, wir mussten uns vorstellen, ja? Deutsche Schwestern, was machen die da drin bei den Russen in den Lager? Ne? Und da haben wir gesagt, dass wir Brot dabei haben. Ne? Und da haben die uns dann eingeschleust. Wir waren höchstens vielleicht 20 Minuten länger, waren wir nicht drin. Da war es ein Riesensaal. Oh, das war mindestens Hunderte. Hunderte. Die meisten waren ja schon krank, die lagen ja schon fast am Stern. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Wir sind die Tränen gekommen, wie die Russen gefangen auf uns zukamen. Ich dachte, die zerfleischen mich. Ich hatte richtig Angst und haben die Kommissbrote gesehen. Um Gottes Willen, habe ich gedacht, ob ich da lebend wieder rauskomme. Osten, 25. Dezember 1941. Liebstes Mausi. Ich freute mich schon darauf, Radio hören zu können, steckte das Gerät an und es gab ein kurzes Zischen und es ist schon wie verhext hier. So mussten wir dann eben unsere bunten Teller zusammenstellen, die wir vom Verpflegungsamt bekamen. Du musst wissen, wir haben bei uns 2 gefangene Ukrainer beschäftigt. Die fühlen sich wohl, als wenn sie zu uns gehörten. Wir haben sie aus dem Lager herausgenommen und ihnen eine Stube neben uns angewiesen, wo sie ungeniert hausen können. Sie machen alles bei uns. Morgens, wenn wir aufstehen, ist es schon warm in den Stuben. Wir haben schon warmes Wasser und sie sind auch sonst sehr willig. Für sie brauchen wir keine Wache. Damit die beiden auch merken, dass Weihnachten ist, habe ich ihnen ein kleines Päckchen zusammengestellt mit je einer Dose Sardinen, Tabak, Zigaretten und Seife. Es sind alles Sachen, die ich mir vom Mund abgespart habe. Das packte ich in Weihnachtspapier mit einem goldenen Band und einem Zweig. Meinem Beispiel sind mehrere Kameraden gefolgt und als wir es ihnen abends überreichten, haben sie vor Freude geweint. Weil sie gut zu uns sind, hätte ich es nicht mit ansehen können, dass sie mit leeren Händen dagestanden wären. So etwas liegt bei uns Wienern halt im Blut. Um 6 Uhr kam der ganze Zug zusammen und unser Feldwebel hatte eine kurze Ansprache gehalten. Dabei gedachten wir alle unserer toten Kameraden. Anschließend machte ich 2 Blitzlichtaufnahmen als Erinnerung an unser Weihnachten in Russland. Andrei Iwanow hat letztes Jahr aus dem amerikanischen Nationalarchiv die Kopie einer deutschen Luftaufnahme vom Stammlager 372 erhalten. Das Foto vom 22. August 1943 projiziert auf den heutigen Stadtplan von Pskow und auf den Plan der Militärkommission von 1945 brachte Klarheit über die genaue Lage von Baracken, Einfahrt, Strafzellen, von Stacheldrahtzaun und Wachtürmen und von 100 Meter langen Leichengruben. Mein liebes kleines Frauchen, als es 15 Minuten vor 24 Uhr war, ging ich auf eine Stube und holte mir ein Gewehr, lud es und wartete auf das neue Jahr. Um Punkt 24 Uhr war Pleskau fast taghell erleuchtet. In allen Ecken und Enden wurde mit allem Möglichen geschossen. Das ist ein Brauch beim Kommiss und auch wir machten mit. Nun habe ich für dich, mein Liebling, eine große Überraschung. Bei uns im Lager sind Russen darunter, die im wahrsten Sinne des Wortes Künstler sind. Da haben wir einen Friseur, der malen kann, dass man einfach staunt. Ölgemälde, wie man selten eines sieht. Er hat bis zum Ausbruch des Krieges in einer Gemäldegalerie gearbeitet. Nun hat er mir so ein Bild, es ist ein wunderbares Bild, gemalt. Es ist ein Birkenwald mit einem Fluss. Ich werde das Bild gut verpacken und an dich absenden. Dafür lässt du einen schönen Rahmen machen und hängst es auf. Das ist eine schöne Erinnerung an das Gefangenenlager in Pleskau. Du wirst staunen. Öl hat er keines gehabt, so hat er einfach Butter zerlaufen lassen und damit gemalt. Ein anderer bekommt das nicht hin, wenn er nicht das Werkzeug dazu hat. Aber diese Leute bekommen es hin. Das Gemälde müssen wir in Ehren halten. Heute habe ich das Bild an dich abgeschickt. Es hat weder das zulässige Format noch das erlaubte Gewicht. Und so musste ich es politisch machen. Hier lässt sich alles machen. Ja, ja. Und die Soldaten haben ja auch nicht geglaubt, dass der Krieg gewonnen wird. Ne? Die haben ja oft gesagt, der Krieg ist doch schon lange verloren. Schon damals. Der Krieg ist schon lange verloren. Die haben immer gesagt, täuscht euch nicht in den Russen. Da war doch damals auch der strenge Winter schon, wo so viele erfroren sind. Da war ja Gott sei Dank noch nicht in Russland. Aber wir haben Schwestern dabei gehabt, die haben die damals den Krieg, wo die so viele erfroren sind, alles miterlebt. Ne? Aber der immer weiter ist gegangen. Die Herren, die haben in Freude gelebt, die haben alles gehabt. Der arme Mann, der hat kaum ein Stück Brot gehabt, sowas nämlich auch. Ich meine, wir haben viel gesehen, was draußen los war. Oi. Hauptsächlich, wenn die Herren Offiziere ihre Abend gefeiert haben. Marianne Amft hütet heute noch eine besondere Erinnerung an die Zeit in Pleskau, einen Wanderstock aus Holz mit feiner Schnitzerei. Die Kathedrale von Pskow ist darauf abgebildet und auf der anderen Seite der deutsche Adler. Das Hakenkreuz darunter hat sie später herausgeschnitten. Ein Geschenk der russischen Gefangenen für die beiden deutschen Krankenschwestern Edda und Marianne als Dank für das Brot. Die haben ja gar keine Messer und das gar nicht gehabt. Aus Blechbüchsen, Konservendosen, haben die sich diese Schnitzmesser gemacht, die Russen. Das haben sie uns da erzählt noch. Ne? Die sind doch alles weggenommen worden. Die haben nichts gehabt, nur was auf dem Leib hatten. Und dann haben wir uns den Stock da oben reingesteckt und unsere Mäntel drüber und haben halt uns kaum bewegt und sind dann raus. Wenn wir draußen waren, konnten wir ja noch den Stock ja befreien. Ne? Das war 1943. Ja. Meine liebste Teli, auf die Wache habe ich mir mein Radio mitgenommen und so vergeht wenigstens die Nacht rascher. Momentan spielen sie aus dem Bettelstudent Ich habe sie nur auf die Schulter geküsst und ich knüpfe so manche Bande. Ob du es auch gerade hörst, mein Liebling? 3 Jahre stehen wir nun schon fast ständig im Kampf, wenn nur ein Ende abzusehen wäre. Ein Mann, ein Obergefreiter, ging heute in die Stadt, wurde dort von der Streife angehalten und sollte sich ausweisen. Das tat er nicht und so nahmen sie ihn mit. In der Zelle der Kommandantur schlug er alles kurz und klein. Dann legten sie ihm Handschellen an und transportierten ihn zum Horst. Dort schlug er wieder alles kaputt. Und dann musste er sich noch etwas von der Stube holen. Auf dem Weg dahin riss er sich sämtliche Dienstgradabzeichen herunter und flüchtete. Nun ist sein Schicksal entschieden. Der Krieg bringt so viel Leid über die Menschheit. Und noch immer gibt es eine Reihe von Menschen, für die der Krieg ewig dauern könnte. Denen ist es noch nie so gut gegangen wie gerade jetzt. Wer das einmal mitgemacht hat und im Kampf gestanden hat, der weiß, was das bedeutet. So schließe ich für heute mit sehr vielen Grüßen und Küssen. Dein Franz. An dieser Stelle, auf einem der bewaldeten Hügel am Karataisee, explodierte in der deutschen Stellung eine russische Granate, die mit 6 Leitflossen, erklärt Michail Jasutitsch, der mit seiner Frau Valentina die Suchgruppe Die Nelke leitet. So wie ich das sehe, stand die Wehrmacht auf allen diesen Hügeln ringsum. Und die Russen griffen von dort an. Es gab einen harten Kampf. Nun sind wir an der Stelle. Ein Unterstand war hier. Und an dieser Stelle lag er. Hier war der Kopf. Und die Beine etwa so lang. Voll getroffen von den Splittern einer Granate. Sicherlich war das eine Werfergranate. Alle seine Sachen flogen auseinander. Gasmaske dort. Den Helm habe ich auch gefunden. Unten eine verrostete Hälfte davon. Michaels Metalldetektor gab ein deutliches Signal und er fand eine gut lesbare deutsche Erkennungsmarke. Dann die Gebeine eines von einer Werfergranate getroffenen Soldaten. Dann sein rundes Brillenglas mit der Stärke von etwa -2 Dioptrien, ein Aluminiumknopf. Dann gab es eine Seifendose mit einer Zigarette drin. Sein Zahn mit Metallstift, noch eine Rolle dünner Kupferdraht, auch seine. Doch ich weiß nicht, wozu diese Rolle dient. Ich glaube, das sind seine Utensilien. Am Schädel ist die Beule vom Granatsplitter. Der Helm wurde dadurch durchschlagen. Hier liegen überall diese Splitter. Ja, das hier ist sein Unterkiefer. Und der Zahn mit einem Metallstift. Es war also kein junger Mann. Ihn hier so liegen zu lassen, wäre ein Frevel. Möglicherweise werden sich Verwandte finden und den Wunsch haben, herzukommen. Bitte, natürlich zeigen wir diesen Ort. Soll ich die Seifendose auch in den Sack legen? Ja, sie gehört ihm. Die Gebeine der Wehrmachtssoldaten werden in der deutschen Kriegsgräberstätte in Sibisch bei Pskow beigesetzt. Das Protokoll des Fundes wird nach Berlin geschickt. Die deutsche Dienststelle, die ehemalige Wehrmachtsauskunftsstelle, wird dann seinen Namen ermitteln. Eine Nachricht für die noch unbekannte Familie. Das Metall des Krieges oder 100 Briefe aus Pleskau. Sie hörten ein Feature von Mario Bandi. Am 30. August 2014 schreibt Andrei Iwanow selbst einen Brief aus Pskow. Eine Mail an mich. Tags zuvor sei Schlossberg von seinem Hause von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Lev Schlossberg hatte in seiner Zeitung über 2 frische Gräber berichtet. Gräber 2 russischer Soldaten, Angehörige des Fallschirmjägerregiments, das neben dem ehemaligen Stalag stationiert ist. Die Soldaten sind am 19. August gestorben. Schlossberg hatte die Vermutung geäußert, dass diese Soldaten in die Ukraine ums Leben gekommen sind und die Regierung zu einer Antwort aufgefordert. Es sprachen Joachim Eich, Tim Korge, Jochen Langner, Andreas Putolski, Florian Seigerschmidt, Bruno Winzen, Sylvia Sistermanns und der Autor. Ton und Technik Gunter Rose und Anne Bartel. Regie Mario Bandi. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.